Persecution did not stop church. It actually caused the church to thrive many, many times. Verfolgung stoppte die Gemeinde nicht. Im Gegenteil, sie ließ die Gemeinde immer wieder erblühen. You know why? Weißt du warum? Because they did not make structure the church. They made structure to serve the church. Sie machten die Gemeinde nicht zu einer Struktur. Sie gaben ihr eine Struktur, die der Gemeinde diente. You know, I said this to Debbie. Ich sagte zu Debbie Folgendes. I said, baby, when everybody moves out. Baby, wenn alle ausziehen. Daniel getting married, moving out. Daniel heiratet, zieht aus. Clayton growing up and probably moving away. Clayton wird erwachsen und zieht wahrscheinlich weg. You know, people are just going in different directions. Die Leute gehen einfach in verschiedene Richtungen. I don't want to live in a big house. Ich möchte kein großes Haus haben. It's zero sense to me. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. So I see church just like this. Ich sehe die Gemeinde folgendermaßen. How can the church best function express itself? That's the perfect structure that you have. Wie sich die Gemeinde am besten entfalten kann, das ist die perfekte Struktur. É assim que nós vamos aderir uma estrutura. Should we have building? Sollten wir ein Gebäude haben? If it helps the church to express the life of Jesus Christ. Wenn es der Gemeinde hilft, das Leben Jesu zu leben, großartig. But if the building is a lot of financial money that you have to pour in, always be on top of the people to pay and take up offerings and cause pressure, get rid of the building. Wenn das Gebäude aber finanzielle Belastungen mit sich bringt, Geld, das du einbringen musst, immer auf die Leute zugehen musst, damit sie spenden und der Druck verursacht, werde das Gebäude los. What we have made church a place we go to and organize programs. Weil wir die Gemeinde zu einem Ort gemacht haben, zu dem wir gehen und Programme organisieren, we have produced weak dependent Christians with a consumer mentality. Haben wir schwache, abhängige Christen mit Konsumentenmentalität hervorgebracht? Think. Überleg mal. I'm going to church. Ich gehe in die Gemeinde. What does it mean in the minds of most people? Was bedeutet das für die meisten Menschen? It means I'm going to a place where there is a program and where I can consume. Es bedeutet, dass ich zu einem Ort gehe, wo es ein Programm gibt, wo ich konsumieren kann. So what have we done? Was haben wir getan? We have produced a whole bunch of Christians that are weak and dependent upon other men. Wir haben einen ganzen Haufen Christen hervorgebracht, die schwach und abhängig von anderen Menschen sind. They can't function along with Jesus. Sie können mit Jesus allein nicht funktionieren. They can't. Das können sie nicht. Unless there's a program, they have no relationship with Jesus. Wenn es kein Programm gibt, haben sie auch keine Beziehung zu Jesus. Think about how sad this is. Überleg mal, wie traurig das ist. When you take the program and the building away, so many Christians discover I don't even know who Jesus is. Wenn du das Programm und das Gebäude wegnimmst, entdecken so viele Christen, ich weiß nicht einmal, wer Jesus ist. It's wonderful to express itself together as a body, yes. Es ist wundervoll, sich gemeinsam als Leib zu entfalten, ja. It's wonderful to corporate praise our beloved Jesus, yes. Es ist wunderbar, unseren geliebten Jesus gemeinsam zu preisen, ja. But what is terrible if we are consumer Christians? Aber es ist schrecklich, wenn wir Konsumentenchristen sind. Does the Bible not say when we get together everybody is supposed to have something? Sagt die Bibel nicht, dass wenn wir zusammenkommen, jeder etwas beitragen soll? Think about it. Denk darüber nach. I know who I am in Jesus. Ich weiß, wer ich in Jesus bin. I've been a Christian for more than 5 decades. Ich bin seit mehr als 5 Jahrzehnten Christ. I have a wonderful, securely developed relationship with Jesus. Ich habe eine wunderbare, sicher gewachsene Beziehung zu Jesus. Daniel came into my life some years ago. Daniel kam vor einigen Jahren in mein Leben. One of the greatest gifts of God that he has ever given me in my entire life. Er ist eines der größten Geschenke Gottes, die mir in meinem ganzen Leben gemacht hat. You know, weißt du, if I have the attitude that the only reason why this relationship exists is so that he can work with me and for me and I can teach him. Wenn ich die Einstellung habe, dass der einzige Grund, warum es diese Beziehung gibt, der ist, dass mit und für mich arbeitet, damit ich ihn lehren kann. I'm limiting him and myself too. Schränke ich ihn und auch mich selbst ein. I've learned so many things from Daniel. Ich habe so viele Dinge von Daniel gelernt. So many things he has taught. So viele Dinge, die mir beigebracht hat. Because this is what family is all about. Denn darum geht es in der Familie. Church is all about that we learn to learn from one another. In der Gemeinde geht es vor allem darum, dass wir voneinander lernen. We encourage one another. Uns gegenseitig ermutigen. But the way that we have structured church. Doch die Art und Weise, wie wir Gemeinde strukturiert haben, bringt einige Leute mit sich, die dafür bezahlt werden, die anderen zu Konsumenten machen. Listen, my friends. Hört zu, meine Freunde. First of all, consumer Christians are not going to survive it through the Great Tribulation. I don't believe they do. Erstens, Konsumentenchristen werden die große Bedrängnis nicht überleben. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Because when the mess gets really big, who do you consume from? Denn wenn das Chaos wirklich groß wird, von wem konsumieren sie dann? Think about Denk it. Darüber nach. A little while ago, what happened? Was ist vor einiger Zeit passiert? A little girl in, not a little girl, a 22-year-old girl in Iran died. Im Iran starb eine junge 22-jährige Frau. Because she didn't have her head covering on right. Weil sie ihre Kopfbedeckung nicht richtig aufgesetzt hatte. So they arrested her. Also wurde sie verhaftet. And people say that they actually killed her, but the government said she died. Die Leute sagen, dass sie in Wirklichkeit getötet wurde, aber die Regierung sagte, sie sei gestorben. Protests started. Nun begannen die Proteste. What happened in this protest? Was geschah bei diesen Protesten? Think about it. Denk darüber nach. Suddenly there is an uproar, there is a riot in the country and hundreds of people were killed. Plötzlich gab es einen Aufschrei, einen Aufruhr in dem ganzen Land und hunderte von Menschen wurden getötet. Weißt du, was sie taten? The government, one of the first things the Iranian government did. Eines der ersten Dinge, die die Regierung unternahm, war highly limited the internet. Sie schränkte das Internet drastisch ein. So you think about it. Also überleg mal. You think it can never happen to me. Du denkst, das kann mir nie passieren. Our internet doesn't work for half a day and we already go into panic. Unser Internet funktioniert einen halben Tag lang nicht und schon werden wir panisch. Don't you? It's actually very easily possible. Es ist tatsächlich sehr leicht möglich. It's easily possible that we will all become persecuted people. Es ist leicht möglich, dass wir alle zu Verfolgten werden. It's easily possible that we are not allowed to meet together anymore. Es ist leicht möglich, dass wir uns nicht mehr treffen dürfen. And now listen to this. Und nun hör mal zu. A lot of you people were blessed in the pandemic because you listened to my teaching. Viele von euch wurden in der Pandemie gesegnet, weil ihr meiner Lehre zugehört habt. But what happens when they shut down the internet as part of the persecution? Aber was passiert, wenn das Internet abgeschaltet wird und das ein Teil der Verfolgung ist? Mr. Consumer, what are you going to consume then? Herr Konsument, was werden Sie dann konsumieren? Don't think it's not a possibility. Glaube nicht, das sei nicht möglich. The way the church is today, she is not prepared for the future. So wie die Gemeinde heute aussieht, ist sie auf die Zukunft nicht vorbereitet. Because we have literally created, produced a consumer, a consumer dependent, addicted church. Denn wir haben buchstäblich eine konsumabhängige, süchtig gewordene Gemeinde geschaffen. Think about yourself. Denk mal über dich selber nach. Cut the internet off from your life. Schneide das Internet von deinem Leben ab. Cut the building off from your life. Entferne das Gebäude aus deinem Leben. And cut your pastor from your life. Und entferne deinen Pastor aus deinem Leben. Do you still have a Christian life left? Hast du noch ein christliches Leben übrig? That's a question we all should ask ourselves. Diese Frage sollten wir uns alle stellen. You know, I've asked myself this question too. Ich habe mir diese Frage auch schon gestellt. You know, and I'm so determined to teach people to live in an honest and sincere relationship with Jesus himself. Ich bin fest entschlossen, Menschen zu lernen, in einer ehrlichen und aufrichtigen Beziehung zu Jesus selbst zu leben. Because I believe as a prophet, this is part of my job, my mission from God to prepare the people for the future. Denn ich glaube, als ein Prophet ist das Teil meiner Aufgabe, meines Auftrags von Gott, die Menschen für die Zukunft vorzubereiten. So I love the church. Ich liebe die Gemeinde. I even love the institution church. Ich liebe sogar die Institution Gemeinde. I had to confront my own heart to make sure I love pastors too. Ich musste mein Herz konfrontieren, um sicherzustellen, dass ich auch die Pastoren liebe. It's honestly true. Es ist wirklich wahr. Because I was in a great danger to be, I mean, not angry, just upset at pastors. Denn ich war in einer großen Gefahr, ich meine nicht wütend, nur verärgert über die Pastoren. I'll tell you why that came. Ich erzähle dir weshalb. It's because I saw how many people have been spiritually abused by pastors. Weil ich gesehen habe, wie viele Menschen von Pastoren geistlich missbraucht worden sind. And in my research I found out. Bei meinen Recherchen fand ich heraus, that actually the symptoms, the consequences of spiritual abuse are almost the same as of sexual abuse. Dass die Symptome oder Konsequenzen und Folgen des geistlichen Missbrauchs fast dieselben sind wie die des sexuellen Missbrauchs. So I saw so many Christians abused by leadership. So I got very upset with leadership. Als ich sah, dass viele Christen von Leitern missbraucht wurden, wurde ich sehr ärgerlich über die Leiter. But I had to deal with my own heart. Ich musste mich jedoch mit meinem eigenen Herzen auseinandersetzen. I have to love all of those, even those who abuse. Ich musste verstehen, dass ich alle lieben muss, auch die, die missbrauchen. And then I also found something interesting out. Dann fand ich noch etwas Interessantes heraus. You know, Daniel, how they say that the abused becomes the abuser. Weißt du, Daniel, dass man sagt, Opfer werden zu Tätern? This is actually it's a fact. Das ist wirklich eine Tatsache. Many kids who've been sexually abused, they then become abusers. Viele Kinder, die sexuell missbraucht wurden, werden zu Tätern. Like the victim becomes now the one who actually the abuser. Also das Opfer wird zum Täter. I began to think. Ich dachte nach. A lot of these leaders who are abusive They actually themselves have been victims of abuse. Viele dieser Leiter, die missbräuchlich handelten, waren selbst Opfer von Missbrauch. They sit in their own prison, many of them. Viele von ihnen sitzen in ihrem eigenen Gefängnis. There are many pastors who abuse people and they're not even aware. Es gibt viele Pastoren, die Menschen missbrauchen und sich dessen nicht einmal bewusst sind. Leaders who honestly love people so much and yet they abuse them. How does it fit? Es gibt Leiter, die Menschen wirklich sehr lieben und sie trotzdem missbrauchen. Wie passt das zusammen? You know how? Weißt du wie? Listen to this. It's so beautiful. Hör dir das an, das ist so schön. You know, and they stop judging those who hurt them. Und sie hören auf, diejenigen anzuklagen, von denen sie verletzt wurden. That can be true and real heart forgiveness. Es kann wahre und echte Vergebung von Herzen geben. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.